Triumph, das Kreuz aus unserem Volk nehmen will, ist ein Verbrecher am Volk. Wer die Botschaft vom Kreuz in unserem